Es cruisen Pimps durch die City, Pimps durch die City. Drehen den Boss auf, Pimps durch die City. Sehen gut aus, Pimps durch die City. Getunte schnelle Autos, Pimps durch die City. Es cruisen Pimps durch die City, Pimps durch die City. Drehen den Boss auf, Pimps durch die City. Sehen gut aus, Pimps durch die City. Getunte schnelle Autos, Pimps durch die City. Lowrider Gangster-Shit, Türen auf die Gangster-Klick. Steigt ein, wir nehmen Frauen von der Straße mit. Wir werden heute Spaß haben, auf den Rücksitzen. Frauen kommen schwitzen, heute werden wir flitzen. Scheiß auf die Bullen, sollen die mich doch heute blitzen. 200 km/h, leicht erhöhtes Tempo, ja. Laut, laut, laute Musik und mit den Köpfen nicken. Auf Bullen geschissen, wenn sie kommen, werd ich sie wegschicken. Fuß auf das Gaspedal, Ellbogen aus dem Fenster. Mucke aufgedreht, heute ein auf Gangster. Über Pimp-Style und die Tüte in der linken Hand. Showdown, wir durchqueren das Land. Das ist Ghetto-Flow, Mittelfinger hoch und an den Bullen vorbei. Scheiß mal auf das Gesetz, scheiß auf Polizei. Weil wir abgehen und auch nix ablehnen. Frauen wollen uns heute nackt sehen. Es cruisen Pimps durch die City, Pimps durch die City. Drehen den Bass auf, Pimps durch die City. Sehen gut aus, Pimps durch die City. Getunte schnelle Autos, Pimps durch die City. Es cruisen Pimps durch die City, Pimps durch die City. Drehen den Bass auf, Pimps durch die City. Sehen gut aus, Pimps durch die City. Getunte schnelle Autos, Pimps durch die City. Das ist der Pimps-Song, ich will mich im Auto sonnen. Wir sind gut gekleidet, gut duften, gut aussehen. Wir sind so schnell unterwegs, es kommt mir vor, als würden wir schweben. Ich schalte einen Gang hoch, ich will die ganze City sehen. Es ist gutes Wetter, Bombe, und die Frauen leicht bekleidet. Egal wo wir lang cruisen, werden wir beneidet. Ich war mit einer Hand ganz lässig durch die Stadt und guck mir an, was meine Stadt so hat. Leg den Wagen mit einer Hand und meiner Sonnenbrille. Halte kurz an der Tanke, muss den Tank schnell noch füllen. Überhöhe jedes Auto und ruf Tschüss, haut da rein. Und die Mucke muss noch viel lauter sein. Es cruisen Pimps durch die City, Pimps durch die City. Drehen den Bass auf, Pimps durch die City. Sehen gut aus, Pimps durch die City. Getunte schnelle Autos, Pimps durch die City. Es cruisen Pimps durch die City, Pimps durch die City. Drehen den Bass auf, Pimps durch die City. Sehen gut aus, Pimps durch die City. Getunte schnelle Autos, Pimps durch die City.